Erster, wenn du mit einem wichtigen Mann isst, sei vorsichtig. Zweiter, sei nicht gierig beim Essen. Halte dich zurück. Dritter, wünsche dir nicht sein gutes Essen. Es ist nicht gut für dich. Vierter, arbeite nicht zu hart, um reich zu werden. Sei nicht zu klug dafür. Fünfter, siehst du Reichtum? Er kann schnell weg sein. Reichtum bekommt Flügel wie ein Adler. Sechster, iss nicht mit einem neidischen Menschen. Wünsche dir nicht sein gutes Essen. Siebter, er denkt nur an sich. Er sagt, iss und trink. Aber er meint es nicht ehrlich. Achter, du musst das Essen ausspucken. Deine netten Worte sind verloren. Neunter, sprich nicht mit einem dummen Menschen. Er respektiert deine klugen Worte nicht. Zehnter, ändere nicht die Grenze einer Witwe. Nimm nicht das Land von Weisen. Elfter, ihr Helfer ist stark. Er wird ihnen gegen dich helfen. Zwölfter, lerne mit deinem Herzen. Höre auf kluge Worte. Dreizehnter, erziehe das Kind gut. Wenn du es schlägst, stirbt es nicht. Vierzehnter, du schlägst es. Aber du rettest sein Leben. Fünfzehnter, mein Sohn, wenn du klug bist, bin ich froh. Sechzehnter, ich freue mich sehr, wenn du die Wahrheit sagst. Siebzehnter, sei nicht neidisch auf schlechte Menschen. Habe immer Respekt vor Gott. Achtzehnter, sicher gibt es eine gute Zukunft. Deine Hoffnung wird bleiben. Neunzehnter, mein Sohn, höre zu und sei klug. Gehe den richtigen Weg. Zwanzigster, sei nicht mit Menschen, die viel Wein trinken. Sei nicht mit denen, die viel Fleisch essen. 21. Wer viel trinkt und isst, wird arm. Wer viel schläft, hat nur alte Kleider. 22. Gehorche deinem Vater. Respektiere deine Mutter, wenn sie alt ist. 23. Lerne die Wahrheit und gib sie nicht weg. Lerne Weisheit, Disziplin und Einsicht. 24. Der Vater eines guten Menschen freut sich sehr. Wer ein kluges Kind hat, ist glücklich. 25. Dein Vater und deine Mutter sollen sich freuen. Deine Mutter soll glücklich sein. 26. Mein Sohn, höre auf mich. Finde meine Wege gut. 27. Eine schlechte Frau ist wie eine tiefe Grube. Eine fremde Frau ist wie ein enger Brunnen. 28. Sie wartet wie ein Dieb. Sie macht viele Menschen untreu. 29. Wer hat Probleme? Wer hat Streit? Wer hat Schmerz? Wer hat Wunden ohne Grund? Wer hat rote Augen? 30. Das sind Menschen, die lange Wein trinken. Sie probieren neue Getränke. 31. Schau nicht auf den Wein, wenn er rot glänzt. Er sieht gut aus im Glas. Er ist leicht zu trinken. 32. Später beißt er wie eine Schlange. Er spritzt Gift wie eine gefährliche Schlange. 33. Du wirst komische Dinge sehen. Du wirst dumme Dinge sagen. 34. Du wirst sein wie jemand im Meer. Du wirst sein wie jemand auf einem Schiffsmast. 35. Sie haben mich geschlagen, es tat nicht weh. Ich fühle nichts. Wann wache ich auf? Ich will wieder trinken.